Der Archivar von Manuel Schaltkammer, gelesen von eben jenem. Prolog. Wie spät ist es? Waren vergangen etwa 10 Minuten schon? Er wusste es nicht. Im Grunde wusste Herr F. nicht viel. Nur, dass er beständig stand auf der Leiter, wusste er mit Bestimmtheit. Und auf der Leiter stand im wahrsten Sinn des Wortes er. Er stand auf dieser alten, wackligen Holzleiter, auf der etliche Hausmeister vor ihm bereits hatten gestanden. Und gleich, vormals ihnen, suchte auch er bereits geraume Zeit vertieft in höchster Konzentration eine lange Leuchtröhre zu montieren in des Sockels Fassung über ihm. Leuchtröhren gab es in dem Archiv, das über die Jahre beständig war gewachsen und bereits die Ausmaße eines monströsen kubischen Komplexes begonnen hatte anzunehmen, unbeschreiblich viele. Herr F. hatte sie nicht gezählt, doch waren es bestimmt an die 1000, wenn nicht sogar Abertausende, und wohlgemerkt jede einzelne davon warf auf staubigen Betonboden ihr grelles, kaltes Licht. Nein, das stimmte nicht. Waren viele von ihnen bereits ausgefallen seit geraumer Zeit, ihren Dienst verweigernd, blinkend in unruhigem, doch beständigem Tenor, zu erfüllen das Archiv mit seinen unzähligen Gängen, Abzweigungen, Regalen und Etagen, ehemals so ruhig, so friedvoll, leise und still, mit beständigem Flackern und Klicken nun. Das war jedoch nicht immer so. Früher, mochte er erinnern sich Herr F., strömten herbei Scharen an Weisen aus jedem nur erdenklichen Winkel des Reichs, nicht selten kommend aus fremden Ländern gar, zu erlangen geheimes Wissen, welch hier war gesammelt worden über Jahr und Tag. Viele Besucher stellten hoch angesehene Gelehrte, doch auch hohe Berater mächtiger Herrscher und seltsame Kreise mit langen Bärten, verwachsene Gestalten unaussprechlichen Namens, suchten Rat in den verstaubten Büchern, den aufgetürmten Bergen an Schriftrollen und vergilbten Manuskripten, die beherbergte jenes gewaltige Archiv. Niemand beziffern sie mochte die genaue Zahl der Werke, hier lagen gesammelt schon so ewig lang, da wohl auch niemand mit Bestimmtheit wusste, wann zusammenzutragen all dies Wissen eigentlich hatte begonnen. Obgleich leise doch geflüstert ward, manche Erzählung seltsam wirr, um des aller Anfangs hier. Ende des Prologs. Gelesen von Manuel Schaltkammer.